Wasser macht's nur weg. Alle schütteln sich durchs Periskop entdeckt. Der Kommandant überprüft den Kurs. Voran und Feuer, ein Rück zum Meeresurs. Wertvolle Ladung sinkt in die Tiefe, bricht den Frachter sich nun verschieden. U-99 taucht nun wieder auf. Der Turm ragt richtig aus dem Wasser heraus. Mit Gott und Kretschmann auf großer Feindesmarsch. In der rauen Nordsee man die Heimat bewahrt. Sie brechen Wellen und brechen die Mordwände, brachten den englischen Dampfern das Ende. Mit Gott und Kretschmann auf großer Feindesmarsch. In der rauen Nordsee man die Heimat bewahrt. Brechen Wellen und brechen die Mordwände, brachten den englischen Dampfer an das Ende. Kretschmar als der Stille war er bekannt. Die Funkerei hat er als Problem benannt. Der Feind wartete nur auf ein Funksignal. Nur die Deutschen zu orten war dies optimal. 1941 war seine letzte Fahrt. Er mit seinem Boot im Feind Beschuss gerat. Ohne Torpedo musste man sich wehren. Kretschmar rettet seine Mannschaft und dafür gehört. Mit uns auf Kretschmar auf großer Feindesmarsch. In der rauen Nordsee man die Heimat bewahrt. Sie brechen Wellen und brechen die Mordwände, machten den englischen Dampfern das Ende. Mit Gott und Kretschmar auf großer Feindesmarsch. In der rauen Nordsee man die Heimat bewahrt. Sie brechen Wellen und brechen die Mordwände, machten den englischen Dampfern das Ende. Den englischen Dampfer an der Rente.